Svidrigailow erschien ihm sehr verdächtig. »Nach all dem Gehörten bin ich völlig überzeugt, dass Sie nur deshalb hergereist sind, weil Sie meine Schwester im Auge haben«, sagte er Svidrigailow offen ins Gesicht und ohne sich zu verbergen, um ihn noch mehr zu reizen und aufzuregen. »Ach, lassen Sie das doch!« Svidrigailow schien sich plötzlich zusammenzunehmen. »Ich habe Ihnen doch schon gesagt, und außerdem kann Ihre Schwester mich ja nicht ausstehen.« »Ja, davon bin ich allerdings gleichfalls überzeugt. Aber darum handelt es sich jetzt nicht.« »Sind Sie wirklich überzeugt, dass sie mich nicht ausstehen kann?« Svidrigailow kniff die Augen zusammen und lächelte spöttisch. »Sie haben recht. Sie liebt mich nicht. Aber verbürgen Sie sich nie für Dinge, die zwischen Mann und Frau oder zwischen einem Liebhaber und der Geliebten möglich sind? Es gibt hier stets einen Winkel, der immer der ganzen Welt verborgen bleibt und der nur den beiden bekannt ist. Sie verbürgen sich also dafür, dass Avdotja Romanowna mich verabscheut?« »Aus einigen Ihrer Worte und Andeutungen während Ihrer Erzählung entnehme ich, dass Sie auch jetzt noch Absichten auf Dunja haben. Selbstverständlich schmutzige Absichten.« »Wie? Mir sollten solche Worte und Absichten entschlüpft sein?« fragte Svidrigailow erschreckt und vollkommen naiv. »Auch jetzt entschlüpfen Sie ihn. Warum zum Beispiel fürchten Sie sich so? Worüber erschraken Sie jetzt plötzlich?« »Ich soll mich fürchten und erschrocken sein? Etwa vor Ihnen erschrocken? Eher haben Sie Grund, mich zu fürchten, cher ami. Ach, was für ein Unsinn. Ich bin allerdings ein wenig betrunken, das merke ich. Beinahe hätte ich mich wieder versprochen. Der Teufel soll den Champagner holen. Heda! Wasser!« Er packte die Flasche und schleuderte sie bedenkenlos zum Fenster hinaus. Philipp brachte ihm Wasser. »Das ist doch Unsinn«, sagte Svidrigailow, indem er ein Handtuch anfeuchtete und es an den Kopf hielt. »Ich kann Sie aber mit einem einzigen Wort zum Schweigen bringen und Ihren ganzen Verdacht zunichte machen. Wissen Sie zum Beispiel, dass ich heirate?« »Das haben Sie mir schon erzählt.« »Habe ich das? Das hatte ich vergessen. Damals aber konnte ich es noch nicht mit Bestimmtheit sagen, denn ich hatte die Braut noch gar nicht gesehen. Ich hatte bloß die Absicht. Jetzt aber habe ich eine Braut und die Sache ist beschlossen. Und wenn ich jetzt nicht Unaufschiebbares vorhätte, würde ich Sie unbedingt und sofort zu einem Besuch bei den Eltern meiner Braut mitnehmen, denn auf Ihren Rat lege ich ganz besonderen Wert.«